Hello, friends! Hallo, Freunde! Let's go back to the Gospel of John. Gehen wir zum Evangelium des Johannes zurück. Jesus lives in you, you're one with him. The work of the cross is so beautiful. Jesus lebt in dir, du bist eins mit ihm und das Werk am Kreuz ist einfach wunderbar. Verse 21. Vers 21. Those who truly love me are those who obey my commands. Wer mich wirklich liebt, gehorcht meinen Geboten. You know, we've already talked about this. Darüber haben wir schon gesprochen. What empowers us to obey Jesus is his love for him. Was uns ermächtigt, Jesus gehorsam zu sein, ist unsere Liebe für ihn. Do you know, the last few days I've been working very hard. Weißt du, in den letzten Tagen habe ich sehr viel gearbeitet. To prepare an entire weekend teaching about love at our EPS. Um eine ganze Wochenendlehre über Liebe für unsere EPS vorzubereiten. And the Bible talks a lot about it. Und die Bibel spricht wirklich sehr viel davon. If you want to learn to really walk in love, you know, I wrote a book. It's called Love, or in English, Walking in Perfect Love. Wenn du wirklich lernen willst, in Liebe zu wandeln, solltest du wissen, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe. Es heißt In vollkommener Liebe leben. We have it in German too. Wir haben es auch auf Deutsch. But as I study everything about love, there's one thing that always touches me. Als ich alles über Liebe studierte, war da immer etwas, das mich sehr stark berührte. When the Apostle John says this, als der Apostel Paulus Folgendes sagte, My beloved, do not love with words, but with deeds. Geliebte, liebt nicht mit Worten, sondern mit Taten. Do you know what I've experienced? Weißt du, was ich erlebt habe? And I know it's, I'm generalizing, I know that. Und ich weiß, dass ich das verallgemeinere, das weiß ich sehr wohl. But we say the words, I love you, so easily. Aber uns kommen die Worte, ich liebe dich, so leicht über die Lippen. Hey, so good to see you, I love you. Hey, es tut so gut, dich zu sehen, ich liebe dich. But we're not willing to lay down our lives for each other. Aber wir sind nicht bereit, unser Leben füreinander hinzugeben. That's not love according to the New Testament. Das ist nicht Liebe, wie es im Neuen Testament steht. You know, love is never measured by how much you say, how much you love somebody. Liebe wird nie daran gemessen, wie oft man sagt, wie sehr man jemanden liebt. You know, there were on several occasions people said, Reinhard, I really love you. Bei verschiedenen Anlässen haben Menschen zu mir gesagt, Reinhard, ich liebe dich. And sometimes to the shock of these people I said. Und manchmal habe ich dann zum Schock dieser Menschen gesagt, You've been telling me for many years that you love me, but you've never shown me any sign that you actually love me, it's just words. Seit Jahren sagst du mir, dass du mich liebst, aber du hast es mir noch nie gezeigt, dass du mich liebst. Es waren nur Worte. Now, it doesn't bother me if you don't ever show me that you love me. Nun, es ist mir egal, ob du mir je zeigst, dass du mich liebst. That's something you have to choose to do, not me. Das ist etwas, das du entscheiden musst, nicht ich. But I don't need words, I love you, if there's no actions with it. Ich brauche aber keine Worte, ich liebe dich, wenn keine Taten dabei sind. This is the reason why I don't like Mother's Day, I don't like birthdays, I don't like Father's Days, I don't like Christmas. Und das ist der Grund, warum ich keine Muttertage oder Geburtstage mag. Ich mag keine Vatertage, ich mag Weihnachten nicht. I tell you why. Und ich sage dir warum. Because the whole year people all over the world don't care about Jesus and one day a year they want to celebrate him. Menschen auf der ganzen Welt denken während des ganzen Jahres nicht an Jesus und dann wollen sie an einem Tag feiern. The whole year some children all over the world make life hard for their mothers and then once a year they say a nice little poem. Das ganze Jahr machen Kinder das Leben ihrer Mütter schwer und dann wollen sie einmal im Jahr ein nettes Gedicht aufsagen. So the whole year my mother is my slave to wash my clothes, to cook my food, to clean up after me and once a year I wash for her and cook for her. What's that? Meine Mutter ist das ganze Jahr meine Sklavin, um meine Kleidung zu waschen, mein Essen zu kochen und hinter mir aufzuräumen und einmal im Jahr wasche und koche ich für sie. Was ist das? The whole year you don't even remember me and once a year you sing me a beautiful song, happy birthday. I don't want that. Das ganze Jahr denkst du nie an mich und einmal im Jahr singst du mir ein schönes Lied zum Geburtstag. Das mag ich nicht. So I don't need your happy birthday and I don't need anything from you. Ich brauche dein alles Gute zum Geburtstag nicht und ich brauche auch nichts anderes von dir. If you choose to love me, love with actions, don't love with words. Aber wenn du dich entscheidest, mich zu lieben, dann liebe mit Taten und nicht nur mit Worten. You see, and this is exactly what Jesus is trying to convey to the people, to the disciples here once again. Und das ist genau das, was Jesus versucht, den Jüngern hier wieder zu vermitteln. Love has to be expressed. Liebe muss einen Ausdruck haben. Can't say, Jesus, I love you, I love you, I love you, but I'm actually not going to do what you want me to do. Man kann nicht sagen, Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, aber ich werde nicht wirklich das tun, was du von mir willst. That is not love. Das ist nicht Liebe. Whoever passionately loves me will be passionately loved by my father. Wer mich leidenschaftlich liebt, wird von meinem Vater leidenschaftlich geliebt werden. And I will passionately love him in return and will reveal myself to him. Und ich werde ihn im Gegenzug leidenschaftlich lieben und mich ihm offenbaren. This is a scripture that has given a headache to some people that I know. Das ist eine Schriftstelle, die bei einigen Menschen, die ich kenne, Kopfzerbrechen verursacht hat. Ah, right now Jesus is making the love of the Father and his love conditional. Ah, Reinhard, Jesus knüpft also Bedingungen an seine Liebe und an die Liebe des Vaters. And you always say that he loves us unconditionally. Du sagst immer, dass uns bedingungslos liebt. But now here you say that only those who love him passionately will be loved by him passionately too. Aber hier sagst du, dass nur die, die ihn leidenschaftlich lieben, auch von ihm leidenschaftlich geliebt werden. Look. Schau. If you study the subject of love, you have to take the whole Bible. Wenn du das Thema Liebe studierst, musst du die ganze Bibel anschauen. And obviously, if this means what it seems to mean. Und wenn das offensichtlich bedeutet, was es zu bedeuten scheint, that he only loves those passionately who first love him passionately, then that goes against the teaching of the Bible. Dass nur die leidenschaftlich liebt, die zuerst ihn leidenschaftlich lieben, dann geht es gegen die Lehre der Bibel. God so loved the world before the world ever loved him. Gott hat die Welt so geliebt, bevor die Welt ihn jemals geliebt hat. Romans chapter 5 verse 8. Römer Kapitel 5 Vers 8. God demonstrated his love for us that he let Christ die while we were still sinners. Gott hat seine Liebe für uns gezeigt, dass Christus sterben ließ, während wir noch Sünder waren. So I cannot make this passage say that God has more love for those who first love him. Ich kann also aufgrund dieser Passage nicht sagen, dass Gott mehr Liebe für diejenigen hat, die ihn zuerst geliebt haben. So then what is he trying to communicate here? Aber was versucht dann hier zu kommunizieren? You see, John was the one who said, I was the disciple whom Jesus loved. Siehst du, Johannes war derjenige, der sagte, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Did Jesus love John more than he loved Peter, he loved James, he loved anybody? Hat Jesus Johannes mehr geliebt als Petrus oder Jakobus oder alle anderen? No. Nein. But John had more experience of the love of Jesus because of his heart attitude. Aber Johannes hatte die Liebe Jesu aufgrund seiner Herzenseinstellung mehr erlebt. And I believe that's what Jesus is expressing here. Und ich glaube, dass das ist, was Jesus hier ausdrückt. If you don't want the love of God to be just something theoretic, wenn du die Liebe Gottes nicht nur als etwas Theoretisches anschauen willst, but if you want it to be a passionate experience, you have to walk in it. Sondern wenn es für dich eine leidenschaftliche Erfahrung sein soll, dann musst du darin wandeln. You know, Christian life are full of good teaching and full of theory, but little experience. Das christliche Leben ist gefüllt mit guten Lehren und voller Theorie, aber mit wenig Erlebnissen. That's not what God desires. Das ist es nicht, was Gott möchte. God desires that everything that belongs to us we experience. Gott sehnt sich danach, dass wir alles erleben, was uns gehört. So the more you learn to trust him and to love him with all of your heart, the more you will experience this passionate love. Je mehr du also lernst, ihm zu vertrauen und ihn mit deinem ganzen Herzen zu lieben, desto mehr wirst du auch diese leidenschaftliche Liebe erleben. I call this the cycle of love. Ich nenne das den Kreislauf der Liebe. He first loves you deeply. Er hat dich zuerst über alles geliebt. But then you don't just make this a selfish thing. Aber dann macht man das nicht einfach zu einer egoistischen Sache. You respond to that love by loving him back deeply. Du reagierst auf diese Liebe, indem auch du ihn im Gegenzug innig liebst. And then you develop this deep, passionate love cycle. Und dann entwickelst du diesen tiefen, leidenschaftlichen Kreislauf der Liebe. He loves you passionately, you love him back passionately, you love the Father passionately, the Father loves you passionately. We all live in passionate love. Er liebt dich leidenschaftlich und du liebst ihn leidenschaftlich zurück. Du liebst den Vater leidenschaftlich und auch er liebt dich. Wir alle leben in leidenschaftlicher Liebe. So, the more you experience of the love of God, je mehr du von der Liebe Gottes erlebst, and make it a selfish thing that, oh, he loves me, oh, he loves me, oh, he loves me, und es zu einer selbstsüchtigen Sache machst wie, oh, er liebt mich, er liebt mich, and don't respond to that love and don't give it back to him and to your other people, aber nicht auf diese Liebe reagierst und sie ihm und anderen Menschen zurückgibst, it will not be a cycle. Kann sich kein Kreislauf entwickeln. It'll be a one-way road. Dann wird es eine Einbahnstraße. And that makes little sense. Und das macht wenig Sinn. See you tomorrow. Bis morgen.